Du fickst deine Bitch in Bugatti, ich fick deine Bitch in Huracis. Ich könnt Airplay bekommen mit den Songs, die ich mach, doch der Shit ist ein bisschen zu assi. Das hier ist nur ein Straßenreport. Ich kann vom Basketballcourt über Umwege zum Margiela Store mit nem Outfit bunt wie ein Karnevalschor. Koch die Drogen im Pharmalabor, bunker die Ladung an Bord. Fahr zum Award mit der Chick, die so aussieht wie Zsa Zsa Gabor. Pow, pow in den 30er Jahren, Wifey im Arm, Styling wie Nike Reklam. Plus, plus ich hab mein erstes Signing geplant. Suche den heiligen Gral im steinigen Tal. Lieber Gott, ich hab keinerlei Wahl. Hinterlass Leichenumrisse in Kreide gemalt. Ich hab Hitakkorde auf dem Schreibzettel. Der Shit ist hot wie ein Heizkessel. Gib mir'n Ritterorden, denn ich kille die Bitches wie Rippermorde in Whitechapel. Ich steh mit reinem Gewissen weiter inzwischen. Kreide umrissen, Kreide umrissen. Ich steh mit reinem Gewissen weiter inzwischen. Kreide umrissen, Kreide umrissen. Square Dance mit Wireless Beats, am Ballen wie Miami Heat. Zwischen Jogginganzug, den ich wochenlang trug, und Designer-Boutique. Eigenregie, spiel alleine im Team. Bin weiterhin high von der Stripe mit dem Lean und dem Pineapple Weed. Yeah, yeah. Wir brauchen nicht weiter zu ziehen, um noch weiter zu ziehen. Seit dem Hype sind die Weiber verliebt, auch nur Wifey kriegt meine Nike-IDs. Biatch, Crack auf dem Gaskocher, Schlagkoffer wie Mark Foster an Zahnlocker. Und bewahr auf was, die Ware aus dem Rotterdamer Grashopper in nem Stahlkoffer. Eindhoven bis Einsbusch, dieser kleine Nuttensohn 3 plus kriegt nen Streichschuss, wenn er seine Followerschaft gegen mich beeinflusst. Hals und Beinbruch, komme mit Packis im Kleinbus und 3 plus sucht Polizeischutz. Betäube die Streitsucht im Freilufttheater mit White Kush. Ich steh mit reinem Gewissen weiter inzwischen. Kreide umrissen, Kreide umrissen. Ich steh mit reinem Gewissen weiter inzwischen. Kreide umrissen, Kreide umrissen.